Über das gegenwärtige deutsche Theater von Friedrich von Schiller 1782. Der Geist des gegenwärtigen Jahrzehnts in Deutschland zeichnet sich auch vorzüglich dadurch von den vorigen aus, dass er dem Drama beinahe in allen Provinzen des Vaterlands einen lebhaftern Schwung gab. Und es ist merkwürdig, dass man noch nie so oft Seelengröße zu beklatschen und Schwachheiten auszupfeifen gefunden hat, als eben in dieser Epoche. Schade, dass dies nur auf der Bühne ist. Die Ägyptier bestellten für jedes Glied einen eigenen Arzt, und der Kranke ging unter dem Gewicht seiner Ärzte zugrunde. Wir halten jeder Leidenschaft ihren eigenen Henker und haben täglich irgendein unglückliches Opfer derselben zu beweinen. Jede Tugend findet bei uns ihren Lobredner, und wir scheinen sie über ihrer Bewunderung zu vergessen. Mich deucht, es verhalte sich damit wie mit den unterirdischen Schätzen in den Gespenstermärchen. Beschreiet den Geist nicht, ist die ewige Bedingung des Beschwörers. Mit Stillschweigen erhebt man das Gold. Ein Laut über die Zunge und hinunter sinkt 10.000 Klafter die Kiste. Allerdings sollte man denken, ein offener Spiegel des menschlichen Lebens, auf welchem sich die geheimsten Winkelzüge des Herzens illuminiert und fresko zurückwerfen, wo alle Evolutionen von Tugend und Laster, alle verworrensten Intrigen des Glücks, die merkwürdige Ökonomie der obersten Fürsicht, die sich im wirklichen Leben oft in langen Ketten unabsehbar verliert, wo, sage ich, dieses alles in kleinern Flächen und Formen aufgefasst, auch dem stumpfesten Auge übersehbar zu Gesichte liegt. Ein Tempel, wo der wahre natürliche Apoll, wie einst zu Dodona und Delphos, goldene Orakel mündlich zum Herzen redet. Eine solche Anstalt, möchte man erwarten, sollte die reineren Begriffe von Glückseligkeit und Elend umso nachdrücklicher in die Seele prägen, als die sinnliche Anschauung lebendiger ist, denn nur Tradition und Sentenzen. Sollte, sage ich, und was sollten die Waren nicht, wenn man den Verkäufer höret? Was sollten jene Tropfen und Pulver nicht, wenn nur der Magen des Patienten sie verdaute, wenn nur seinem Gaum nicht davor ekelte? So viele Don Quixotes sehen ihren eigenen Narrenkopf aus dem Savoyardenkasten der Komödie gucken, so viele Tartüffs ihre Masken, so viele Falstaffe ihre Hörner, und doch deutet einer dem andern ein Eselsohr und beklatscht den witzigen Dichter, der seinem Nachbar eine solche Schlappe anzuhängen gewusst hat. Gemälde voll Rührung, die einen ganzen Schauplatz in Tränen auflösen, Gruppen des Entsetzens, unter deren Anblick die zarten Spinneweben eines hysterischen Nervensystems reißen, Situationen voll schwankender Erwartung, die den leisern Odem fesselt und das beklommene Herz in ungewissen Schlägen wiegt. Alles dieses, was wirkt es denn mehr als ein buntes Farbenspiel auf der Fläche, gleich dem lieblichen Zittern des Sonnenlichts auf der Welle? Der ganze Himmel scheint in der Flut zu liegen. Ihr stürzt euch wonnetrunken hinein und tappt in Kaltwasser. Wenn der teuflische Macbeth die kalten Schweißtropfen auf der Stirne bebenden Fußes mit hinschauerndem Auge aus der Schlafkammer wanket, wo er die Tat getan hat, welchem Zuschauer laufen nicht eiskalte Schauer durch die Gebeine? Und doch, welcher Macbeth unter dem Volke lässt seinen Dolch aus dem Kleide fallen, eh er die Tat tut? Oder seine Larve, wenn sie getan ist? Es ist ja eben König Duncan nicht, den er zu verderben eilet. Werden darum weniger Mädchen verführt, weil Sarah Sampson ihren Fehltritt mit Gifte büßet? Eifert ein einziger Ehemann weniger, weil der Mohr von Venedig sich so tragisch übereilte? Tyrannisiert etwa die Konvenienz die Natur darum weniger, weil jene unnatürliche Mutter nach der Tat reuig vor euren Ohren das rasende Gelächter trillert? Ich könnte die Beispiele häufen. Wenn Odoardo den Stahl noch dampfend vom Blute des geopferten Kindes zu den Füßen des fürstlichen armen Sünders wirft, dem er seine Mätresse so zugeführt hat, welcher Fürst gibt dem Vater seine geschändete Tochter wieder? Glücklich genug, wenn euer Spiel sein getroffenes Herz unter dem Ordensbande zwei- oder dreimal stärker schüttelt. Bald schwemmt ein lahmendes Allegro die leichte Rührung hinweg. Ja, glücklich genug, wenn eure Emilia, wenn sie so verführerisch jammert, so nachlässig schön dahinsinkt, so voll Delikatesse und Grazie ausröchelt, nicht noch mit sterbenden Reizen die wollüstige Lunte entzündet und eurer tragischen Kunst aus dem Stegreif hinter den Kulissen ein demütigendes Opfer gebracht wird. Beinahe möchte man den Marionetten wieder das Wort reden und die Maschinisten ermuntern, die Garrickschen Künste in ihre hölzerne Helden zu verpflanzen. So würde doch die Aufmerksamkeit des Publikums, die sich gewöhnlichermaßen in den Inhalt, den Dichter und Spieler drittteilt, von dem Letztern zurücktreten und sich mehr auf dem Ersten versammeln. Eine abgefeimte italienische Iphigenia, die uns vielleicht durch ein glückliches Spiel nach Aulis gezaubert hatte, weist mit einem schelmischen Blick durch die Maske ihr eigenes Zauberwerk wohlbedacht wieder zu zerstören. Iphigenia und Aulis sind weggehaucht. Die Sympathie stirbt in der Bewunderung ihrer Erweckerin. Wir sollten ja die Neigungen des schönen Geschlechtes aus seiner Meisterin kennen. Die hohe Elisabeth hätte eher eine Verletzung ihrer Majestät als einen Zweifel gegen ihre Schönheit vergeben. Sollte eine Aktrice philosophischer denken? Sollte diese, wenn der Fall der Aufopferung käme, mehr auf ihren Ruhm außerhalb den Kulissen als hinter denselben bedacht sein? Ich zweifle gewaltig. Solange die Schlachtopfer der Wollust durch die Töchter der Wollust gespielt werden, solang die Szenen des Jammers, der Furcht und des Schreckens mehr dazu dienen, den schlanken Wuchs, die netten Füße, die Grazienwendungen der Spielerin zum Markte zu tragen, mit einem Wort, solang die Tragödie mehr die Gelegenheitsmacherin verwöhnter Wollüste spielen muss, ich will weniger sagen, solang das Schauspiel weniger Schule als Zeitvertreib ist, mehr dazu gebraucht wird, die eingähnende Langeweile zu beleben, unfreundliche Winternächte zu betrügen und das große Heer unserer süßen Müßiggänger mit dem Schaume der Weisheit, dem Papiergeld, der Empfindung und galanten Zoten zu bereichern, solange es mehr für die Toilette und die Schenke arbeitet, solange mögen immer unsere Theaterschriftsteller der patriotischen Eitelkeit entsagen, Lehrer des Volks zu sein. Bevor das Publikum für seine Bühne gebildet ist, dürfte wohl schwerlich die Bühne ihr Publikum bilden. Aber dass wir auch hier nicht zu weit gehen, dass wir dem Publikum nicht die Fehler des Dichters zur Last legen. Ich bemerke zwei vorzüglichen Moden im Drama, die zwei äußersten Enden, zwischen welchen Wahrheit und Natur inne liegen. Die Menschen des Peter Corneille sind frostige Beherrscher ihrer Leidenschaft, altkluge Pedanten ihrer Empfindung. Den bedrängten Roderich hör ich auf offener Bühne über seine Verlegenheit Vorlesung halten und seine Gemütsbewegungen sorgfältig, wie eine Pariserin ihre Grimassen vor dem Spiegel durchmustern. Der leidige Anstand in Frankreich hat den Naturmenschen verschnitten. Ihr Coton ist in einen niedlichen Tanzschuh verwandelt. In England und Deutschland, doch auch hier nicht bälder, als bis Goethe die Schleichhändler des Geschmacks über den Rhein zurückgejagt hatte, deckt man der Natur, wenn ich so reden darf, ihre Scham auf, vergrößert ihre Finnen und Leberflecken unter dem Hohlspiegel eines unbändigen Witzes. Die mutwillige Fantasie glühender Poeten lügt sie zum Ungeheuer und trommelt von ihr die schändlichsten Anekdoten aus. Zu Paris liebt man die glatten, zierlichen Puppen, von denen die Kunst alle kühne Natur hinwegschliff. Man wägt die Empfindung nach Granen und schneidet die Speisen des Geists diätetisch vor, den zärtlichen Magen einer schmächtigen Marquisin zu schonen. Wir Deutsche muten uns, wie die starkherzigen Briten, kühnere Dosen zu. Unsere Helden, gleich einem Goliath auf alten Tapeten, grob und gigantisch für die Entfernung gemalt. Zu einer guten Kopie der Natur gehört beides, eine edelmütige Kühnheit, ihr Mark auszusaugen und ihre Schwungkraft zu erreichen, aber zugleich auch eine schüchterne Blödigkeit, um die krassen Züge, die sie sich in großen Wandstücken erlaubt, bei Miniaturgemälden zu mildern. Wir Menschen stehen vor dem Universum wie die Ameise vor einem großen majestätischen Palaste. Es ist ein ungeheures Gebäude. Unser Insektenblick verweilet auf diesem Flügel und findet vielleicht diese Säulen, diese Statuen übel angebracht. Das Auge eines besseren Wesens umfasst auch den gegenüberstehenden Flügel und nimmt dort Statuen und Säulen gewahr, die ihren Kamerädinnen hier symmetrisch entsprechen. Aber der Dichter male für Ameisenaugen und bringe auch die andere Hälfte in unseren Gesichtskreis verkleinert herüber. Er bereite uns von der Harmonie des Kleinen auf die Harmonie des Großen, von der Symmetrie des Teils auf die Symmetrie des Ganzen und lasse uns Letztere in der Erstern bewundern. Ein Versehen in diesem Punkt ist eine Ungerechtigkeit gegen das ewige Wesen, das nach dem unendlichen Umriss der Welt nicht nach einzelnen herausgehobenen Fragmenten beurteilt sein will. Bei der getreuesten Kopie der Natur, soweit unsere Augen sie verfolgen, wird die Vorsehung verlieren, die auf das angefangene Werk in diesem Jahrhundert vielleicht erst im folgenden das Siegel drückt. Aber auch der Dichter kann schuldlos sein, wenn der Zweck des Dramas misslinget. Man trete auf die Bühne selbst und gebe Acht, wie sich die Geschöpfe der Fantasie im Spieler verkörpern. Es sind diesem zwei Dinge schwer, aber notwendig. Einmal muss er sich selbst und die horchende Menge vergessen, um in der Rolle zu leben. Dann muss er wiederum sich selbst und den Zuschauer gegenwärtig denken, auf den Geschmack des Letztern reflektieren und die Natur mäßigen. Zehnmal finde ich das Erste dem Zweiten aufgeopfert, und doch, wenn das Genie des Akteurs nicht beides ausreichen kann, möchte er immerhin gegen dieses zum Vorteil jenes verstoßen. Von Empfindung zum Ausdruck der Empfindung herrscht eben die schnelle und ewig bestimmte Sukzession, als von Wetterleuchten zu Donnerschlag. Und bin ich des Affektes voll, so darf ich so wenig den Körper nach seinem Tone stimmen, dass es mir vielmehr schwer, ja unmöglich werden dürfte, den freiwilligen Schwung des Letztern zurückzuhalten. Der Schauspieler befindet sich einigermaßen im Fall eines Nachtwandlers, und ich beobachte zwischen beiden eine merkwürdige Ähnlichkeit. Kann der Letztere bei einer anscheinenden völligen Abwesenheit des Bewusstseins in der Grabesruhe der äußern Sinne auf seinem mitternächtlichen Pfade mit der unbegreiflichsten Bestimmtheit jeden Fußtritt gegen die Gefahr abwägen, die die größeste Geistesgegenwart des Wachenden auffordern würde, kann die Gewohnheit seine Tritte so wunderbar sichern, kann, wenn wir doch, um das Phänomen zu erklären, zu etwas mehr unsere Zuflucht nehmen müssen, kann eine Sinnesdämmerung, eine superficielle und flüchtige Bewegung der Sinne so viel zustande bringen. Warum sollte der Körper, der doch sonst die Seele in allen ihren Veränderungen so getreulich begleitet, in diesem Falle so zügellos über seine Linien schweifen, dass er ihren Ton missstimmte? Erlaubt sich die Leidenschaft keine Extravagation, und das kann sie nicht, wenn sie echt ist, und das soll sie nicht in einer gebildeten Seele, so weiß ich gewiss, dass auch die Organe in kein Monstrum verirren. Sollte dann bei der größesten Abwesenheit der Perzeption, deren die Illusion der Spieler nur fähig macht, nicht ebenso gut wie dort eine unmerkliche Wahrnehmung des Gegenwärtigen fort dauern, die den Spieler ebenso leicht an dem überspannten und unanständigen vorbei über die schmale Brücke der Wahrheit und Schönheit führt? Ich sehe die Unmöglichkeit nicht, hingegen welcher Übelstand auf der andern Seite, wenn der Spieler das Bewusstsein seiner gegenwärtigen Lage sorgsam und ängstlich unterhält und das künstliche Traumbild durch die Idee der wirklich ihn umgebenden Welt zernichtet. Schlimm für ihn, wenn er weiß, dass vielleicht tausend und mehr Augen an jeder seiner Gebärden hangen, dass ebenso viel Ohren jeden Laut seines Mundes verschlingen. Ich war einst zugegen, als dieser unglückliche Gedanke, man beobachtet mich, den zärtlichen Romeo mitten aus dem Arm der Entzückung schleuderte. Es war gerade der Sturz des Nachtwandlers, den ein warnender Zuruf auf Geher Dachspitze schwindelnd packt. Die verborgene Gefahr war ihm keine, aber der steilen Höhe plötzlicher Anblick warf ihn tödlich herunter. Der erschrockene Spieler stand steif und albern, die natürliche Grazie der Stellung entartete in eine Beugung, als ob er sich eben ein Kleid wollte anmessen lassen. Die Sympathie der Zuschauer verpuffte in ein Gelächter. Gewöhnlich haben unsere Spieler für jedes Genus von Leidenschaft eine aparte Leibesbewegung einstudiert, die sie mit einer Fertigkeit, die zuweilen gar dem Affekte vorspringt, an den Mann zu bringen wissen. Dem Stolz fehlt das Kopfdrehen auf eine Achsel und das Anstemmen des Ellenbogens selten. Der Zorn sitzt in einer geballten Faust und im Knirschen der Zähne. Die Verachtung habe ich auf einem gewissen Theater ordentlicherweise durch einen Stoß mit dem Fuße charakterisieren gesehen. Die Traurigkeit der Theaterheldinnen retiriert sich hinter ein weißgewaschenes Schnupftuch, und der Schrecken, der noch am kürzesten wegkommt, wirft sich auf dem nächsten, dem besten Block seine Bürde und dem Publikum einen Stümper vom Halse. Die Spieler starker tragischer Rollen, und dies sind gewöhnlich die Bassisten, die Matadore der Bühne, pflegen ihre Empfindung moorköpfig herzuzanken und ihre schlechte Bekanntschaft mit dem Affekt, den sie wie einen Missetäter von unten aufrädern, mit einem Gepolter der Stimme und der Glieder zu überlärmen, wenn im Gegenteil die sanften, rührenden Spieler ihre Zärtlichkeit und Wehmut in einem monotonischen Gewimmer schleifen, das die Ohren zum Ekel ermüdet. Deklamation ist immer die erste Klippe, woran unsere mehreste Schauspieler scheitern gehen, und Deklamation wirkt immer zwei Drittteile der ganzen Illusion. Der Weg des Ohrs ist der gangbarste und nächste zu unseren Herzen. Musik hat den rauen Eroberer Bagdads bezwungen, wo Mengs und Correggio alle Malerkraft vergebens erschöpft hätten. Auch kommt es uns leichter an, die beleidigten Augen zu schließen, als die misshandelten Ohren mit Baumwolle zu verstopfen. Anmerkung: Es ist noch die Frage, ob eine Rolle durch einen bloßen Liebhaber nicht mehr als durch einen Schauspieler von Handwerk gewinne. Bei dem Letztern wenigstens geht die Empfindung so bald als bei einem okkupierten Praktikus in der Heilkunst das Judizium über die Krankheit verloren. Es bleibt nichts zurück als eine mechanische Fertigkeit, eine Affektation, eine Koketterie mit den Grimassen der Leidenschaft. Man wird sich erinnern, wie glücklich die Rolle der Serre in Frankreich und England durch angehende und ungeübte Spielerinnen geraten ist. Siehe Lessings Hamburgische Dramaturgie, 16. Stück, Seite 121 und 122. Möchte man aller Orten von dem Vorurteile zurückkommen, dass theatralische Übungen Personen von Stand und Ehre schänden, gewiss würde dies den guten Geschmack allgemeiner verbreiten und die Empfindung des Schönen, Guten und Wahren durchgängig mehr beleben und verfeinern, sowie zugleich auch Spieler von Profession mit einem schärferen Wetteifer den Ruhm ihres Standes zu erhalten, sich befleißigen würden. Ende der Anmerkung. Wenn denn nun freilich Dichter, Spieler und Publikum verlieren, so dürfte leicht von der vollwichtigen Summe, die ein patriotischer Verfechter der Bühne auf dem Papiere erhebt, ein garstiger Bruch zurückbleiben. Sollte das dieser verdienstvollen Anstalt einen Augenblick unserer Aufmerksamkeit entziehen? Das Theater tröste sich mit seinen würdigern Schwestern der Moral und, furchtsam wage ich die Vergleichung der Religion, die, ob sie schon in heiligem Kleide kommen, über die Befleckung des blöden und schmutzigen Haufens nicht erhaben sind. Verdienst genug, wenn hier und da ein Freund der Wahrheit und gesunden Natur hier seine Welt wiederfindet, sein eigen Schicksal in fremdem Schicksal verträumt, seinen Mut an Szenen des Leidens erhärtet und seine Empfindung an Situationen des Unglücks übet. Ein edles, unverfälschtes Gemüt fängt neue, belebende Wärme vor dem Schauplatz. Beim Rohrenhaufen summt doch zumindest eine verlassene Seite der Menschheit verloren noch nach.